Vorwort. Wir haben niemals eine arische Wirtschaftsordnung gehabt. Wenigstens seit jenen fernen mittelalterlichen Zeiten nicht mehr, da das Wirtschaftsleben durch Handwerk und direkten Kontakt zwischen Erzeuger und Ware, durch mangelnde Maschinen, mangelnden Auslandsverkehr und kaum noch in das wirtschaftliche Getriebe eingreifenden beweglichen Ungeist sich in dem kindlichen Urzustande befand, da die Tragik der Wehr- und Ahnungslosigkeit fassenden Geistes gegenüber den Welteroberungsmethoden des beweglichen Gehirnes noch gar nicht in die Erscheinung treten konnte. Gleich hier muss für diejenigen Leser, die etwa dies Buch in die Hand nehmen sollten, ohne des Verfassers grundlegende Schriften über das Judentum zu kennen, betont werden, dass die Einsicht in die völlig wesensverschiedenen beiden Grundstrukturen des fassenden und des bewegenden oder beweglichen Geistes Voraussetzung aller nunmehrigen Untersuchungen bilden muss, da der entscheidende Fortschritt in der Ergründung des arisch-jüdischen Weltproblems darin zu erblicken sein wird, dass während des 18. Jahrhunderts in der Religion das Wesentliche zu erkennen vermeinte, das 19. in seiner zweiten Hälfte die Rasse als das Entscheidende aufzufassen erlernt hatte, indes unser 20. Jahrhundert die hinter aller Rassenverschiedenheit wurzelnde Geistesuranlage zweier unvereinbarer Grundstrukturen wird erfassen müssen, soll endlich der unfruchtbar gebliebene Hass gegen den Juden in die schöpferische Liebe zum Arier gewandelt werden. Alleweglich aber wird jede Verneinung unfruchtbar und wirkungslos bleiben, wenn die Bejahung dessen, wessentwegen die Verneinung ausgesprochen ward, nicht jenen schöpferischen Impuls, jene Schwungkraft und Tatfreudigkeit gebiert, ohne welche alle Verneinung im Sande unfruchtbarer Hasseswüstenei verlaufen wird und muss. Wer die unwiderlegliche Wahrheit dieses Gesetzes von der Unfruchtbarkeit des Hasses als Antrieb zur Tat bezweifelte, der mag die antisemitische Bewegung der letzten Jahre betrachten und namentlich sich zu Gemüte führen, was der jüdische Geheimbund selbst davon hält, der heutigen Judenhass willkommen heißt, weil er zur Anfeuerung und zum Zusammenhalten des auserwählten Volkes den unentbehrlichen Ansporn bilde. In der Tat aber hat der landläufige Antisemitismus, der Wald- und Wiesenantisemitismus, wie wir ihn in zahlreichen Vorträgen zu bezeichnen wussten, bisher noch nichts zur Lösung, wenngleich gewisslich unendlich vieles zur Klärung und Erklärung des arisch-jüdischen Problems beigetragen. Mit dem Ausdruck Wald- und Wiesenantisemitismus hat der Verfasser in zahlreichen Wiener Vorträgen, namentlich jenen für die niederen Volksschichten zurechtgelegten Radau- und Hetzantisemitismus bezeichnet, welcher unter Patronanz des jüdischen Geheimbundes darin gipfelt, polnische Juden zu verprügeln und jüdische Fensterscheiben einzuschlagen. Denn erst in dem Augenblicke, wo sich der hassende Antisemitismus in den liebenden Pro-Arismus verwandelt haben wird, wird er schöpferisch und neugestaltend zu wirken imstande sein. Dies Schöpferische aber und diese Neugestaltung kann nur darin bestehen, dass alles, was zur Weltherrschaft eben des bewegenden jüdischen Geistes geführt hatte, durch eine gründliche Reform des wirtschaftlichen Lebens im Sinne des fassenden, arischen Geistes in Angriff genommen wird. Wer aber glaubte, mit nie zu verwirklichenden vollständigen Ausweisungen oder gar mit den jüdischen Weltsieg nur beschleunigenden Massenvernichtungen der verhassten Widersacher etwas dauernd Beständiges und dem jüdischen Geiste Trotzendes erreichen zu können, der hat von den wirklichen und wirkenden Kräften im Menschenleben keine Ahnung und mag seine Bierbankpolitik vor denen und für diejenigen weiter betreiben, die mit all ihrem Geschrei und Getue noch keine einzige Tat zustande gebracht haben und zustande bringen werden, die, weil eben ihr Hass nicht jenen berechtigten und heiligen Schatten darstellt, den das Leben erweckende Licht und Liebe immerhin werfen muss und mag. Dass die antisemitische Bewegung, die von deutschen Männern wie Theodor Fritsch, Müller von Hausen, Graf Reventlow, Arthur Dinter und anderen gepredigt wird, stets pro-Arismus gewesen war, ja nur aus der reinen großen Liebe zum deutschen Volk geboren ward, ist für den Eingeweihten mehr als selbstverständlich. Antisemiten in diesem edlen Sinne des Schattens, welchen das liebende Licht des Proarismus wirft und werfen muss, sind alle größten und besten Männer des deutschen Geisteslebens, ja der arischen Menschheit gewesen. Bemerkenswert ist, dass im Grunde die meisten in unserem Buche genannten Vorschläge in früheren Jahrzehnten von den genannten Männern bereits neben Ruland, Germanos Agricola, Finanzrat Bang, Roderich Stoltheim und vielen anderen gemacht worden waren. In der heutigen Gegenbewegung gegen die jüdische Weltherrschaft, wie sie etwa in der Nationalsozialistischen Partei so erfreulich zum Ausdruck kommt, ist eine merkwürdige Stockung und Ratlosigkeit über das Wie des einzuschlagenden Weges ganz unverkennbar. In der Tat aber wissen selbst die Besten in den Reihen der Führer im Grunde nur ganz genau, was alles sie nicht wollen, während das, was an die Stelle des bisherigen rücken soll, kurz die arische Welt- und Wirtschaftsordnung, ihnen noch immer in das völlige Dunkel des fernen, unerreichten und noch unsichtbaren Zieles gehüllt bleibt. Im Geistigen aber, im Kampfe der beiden erwähnten Grundstrukturen, wird nur dann etwas geschaffen werden können, wenn einerseits dem Kämpfenden das wahre Wesen seiner sowie der entgegenwirkenden Geistesuranlage klar geworden sein, andererseits aber das zu erreichende Ziel völlig sichtbar vor Augen stehen wird.